Rebekkas Töchter von Dylan Thomas. Ort des dargestellten Geschehens ist Wales, wo in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Bauern einen abenteuerlichen Kampf gegen die ihre Existenz bedrohenden Schlagbäume und Zollschranken führten. Als Anthony Rayne nach mehrjährigem Aufenthalt in Indien auf sein Gut zurückkehrt, muss er feststellen, dass sich vieles verändert hat. Die Wege, die man mit Kutschen durchfahren muss, sind in übelstem Zustand. Was aber blüht, ist das Geschäft mit dem Zoll. An allen Ecken und Enden werden Zollschranken errichtet und die Bauern ächzen unter dem finanziellen Druck. Du zahlst Zoll. Wie viel Schafe? Gar nichts zahle ich. 5 Dutzend. 5 Dutzend, pro Kopf ein Penny, 5 Schilling. Anthony, so scheint es, sieht dem Hass der Bauern ebenso gelassen entgegen wie der Schönheit seiner Jugendgefährtin Rhiannon. Und ich bin auch noch dieselbe? Nein, Sie sind nicht mehr dieselbe. Aber ich hätte Sie wiedererkannt. Ich glaube, hinter der schönen jungen Dame, die ich jetzt vor mir sehe, kann ich noch immer das hübsche kleine Mädchen stehen und lächeln sehen, das ich von früher kenne. Aufgrund einer glühenden Rede des Predigers Mordecai Thomas, in der er zum Kampf gegen das selbstsüchtige Gewinnstreben aufruft, formiert sich unter dem Namen Rebekkas Töchter eine Gruppe Aufständischer, die in Frauengewänder gehüllt die Zollstationen zerstören wollen. Ihr Anführer, von allen unerkannt, ist Anthony. Ihr seid Rebekkas Töchter! Das ist der einzige Name, den eure Feinde zu fürchten haben werden. Eure Feinde sind die Zollschranken und diejenigen, die sie errichten und sich an ihnen mästen. Die Schranken müssen zerstört werden, aber es darf kein Blutvergießen geben. Die Polizei versucht, den nächtlichen Streifzügen Rebekkas auf die Spur zu kommen, denn Nacht für Nacht werden Schlagbaumpfosten zersägt, Schranken angezündet und Zolleinnehmer verschreckt. Jack, Wett, aus dem Bett! Tom, Brown, lass dich schauen! Shaky Reese, was bist du mies? Dewey Pew, dran bist du! Sie riefen nach dir hier, die Armen des Landes, die dem Tyrannen füllten den Bauch. Als Rebekkas Töchter zerstörten die Schranken und die Zollhäuser gingen auf in Rauch. Im Park, ein Tor mit einem daran angebundenen Pferd. Anthony und Dave Button hieven Thomas auf das Pferd. Bleiben Sie von den Häusern weg. Folgen Sie der langen Hecke auf der geschützten Seite, da sind keine Schneewehen. Dann über das nächste Feld, die Straße überqueren. Und Sie kommen auf die Zufahrt zum Pentrahaus. Die reiten Sie gerade hoch. Zum Pentrahaus? Nein, nein, doch nicht dahin, Junge. Doch, doch, gehen Sie rum zur Hintertür, man wird Sie einlassen. Ich komme bald nach. Er gibt seinem Pferd einen Klaps aufs Hinterteil und Thomas reitet davon. Und Sie, Dave, gehen zurück nach Sarn Hall. Und schnell verschwinden die zwei Männer in verschiedenen Richtungen in der Dunkelheit. In der Ferne die Rufe der Verfolger. Im Frühstücksraum. Alles ist Musik und Tanz und Geplauder. Rhiannon steht allein an einem Fenster. Die Vorhänge sind nicht ganz zugezogen. Mit besorgtem Gesicht sieht Rhiannon in die Nacht hinaus. Hauptmann Marston geht über die Tanzfläche zu Rhiannon am Fenster. Ist Ihnen nicht wohl? Soll ich Ihnen etwas bringen? Riechsalz, ein Glas Wasser. Ja, bitte. Während er davoneilt, blickt sie wieder zwischen den halb zugezogenen Vorhängen hindurch auf die dunklen Gruppen von Gestalten, die mit Laternen durch den Park zu den weiter entfernten Bäumen laufen und zwischen ihnen verschwinden. Plötzlich, da sie gegenüber im Saal einen Diener erblickt, macht sie eine aufgeregte Handbewegung. Der Diener steht in der Tür und sucht mit ängstlichen Augen jemand unter den Tanzenden. Als er Lord Sarn unter ihnen entdeckt hat, drängelt er sich ohne große Förmlichkeit zu ihm durch. Lord Sarn und seine Partnerin hören auf zu tanzen. Der Diener flüstert. Lord Sarn nimmt seine Maske ab und bahnt sich einen Weg zum Orchester. Grund zur Beunruhigung. Einer der auf diesem Grundstück gefangen gehaltenen Aufständischen ist gewaltsam von einer unbekannten Anzahl bewaffneter Männer unter Anführung des Desperados Rebecca persönlich befreit worden. Der Mann Rebecca hat, wie ich jetzt vermute, heute Abend hier in diesem Saal getanzt. Hoffen wir, dass uns dieses Haus nicht über unseren Köpfen abgebrannt wird und dass es kein allzu großes Blutbad im Tanzsaal gibt. Ich wiederhole, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Als Ausbrecher müssen Rebecca und seine Männer damit rechnen, dass sofort auf sie geschossen wird. Bestürzung unter den Damen. Hauptmann Marston eilt zur Tür und wendet sich an die Gäste, von denen die meisten nun ihre Masken abgenommen haben. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Und er eilt hinaus. Draußen im Park, aus einer Baumreihe hinter dem schneebedeckten Rasen, kommt die Gestalt Rebeccas gerannt, die nach allen Seiten sich umblickend kurz an einem Baum ausruht. Das unweit aufleuchtende Licht einer Laterne warnt ihn. Er verlässt seine Deckung und läuft über den Rasen auf das Haus zu. Er erreicht das Haus an einer Seite, wo die Fenster nicht erhellt sind, und beginnt am Efeu hinaufzuklettern. Zwei Stallburschen erscheinen vor dem Hintergrund von Bäumen. Der eine zeigt plötzlich aufgeregt nach oben. Guck mal da, Mann! Wie eine Hexe! Wieder im Frühstücksraum. Das Stimmengewirr der unmaskierten Gäste. Lord Sahn trinkt schnell. Rhiannon steht blass und still in der Nähe der Tür. Die Tür geht auf und Bessie, ohne Rhiannon zu sehen, kommt hereingestürzt und eilt zu Lord Sahn. Aufgeregt spricht sie zu ihm. Er gibt ihre Mitteilung kund. Weitere gute Nachrichten! Rebecca versucht jetzt, durch ein oberes Fenster ins Haus zu kommen. Und das gesamte Militär nebst Polizei jagt ihn irgendwo anders. Unbemerkt in der allgemeinen Bestürzung gleitet Rhiannon durch die Tür, während Lord Sahn noch weiterspricht. Jeder der Herren, der so töricht, so tapfer ist, sich mit in das Durcheinander zu stürzen, möge mir folgen. Er leert sein Glas. Die männlichen Gäste wollen zur Tür hin aufbrechen, doch die Stimme des Lords hält sie auf. Möchte noch irgendwer von den Herren eine Erfrischung, bevor er geht? Es ist vielleicht seine letzte Chance. Nein? Dann vorwärts! Rhiannons Zimmer ist sehr schwach beleuchtet. Rhiannon steht vor dem Spiegel in einer Ecke des Zimmers. Im Spiegel sieht sie, wie die Vorhänge am Fenster nach innen geweht werden. Dann erscheint die maskierte Gestalt Rebeccas, die sich ins Zimmer hineinarbeitet. Machen Sie das Fenster zu! Ziehen Sie die Vorhänge vor! Schnell! Sie sagt es so eindringlich, dass er gehorcht, das Fenster schließt, die Vorhänge zuzieht, sie dabei anblickend, wie sie etwas entfernt von ihm in dem schwachen Licht steht. Ziehen Sie Ihre Verkleidung aus. Legen Sie sie hinter die Vorhänge da. Sie zeigt auf einen verhangenen Alkoven. Sie läuft zur Tür, öffnet sie, blickt hinaus, hört Männer geräuschvoll die Treppe heraufkommen, macht die Tür heftig wieder zu und schließt sie ab. Während sie das tut, entledigt Anthony sich rasch seiner Rebecca-Kleidung und versteckt sie im Alkoven. Sie kommt von der Tür durch das Zimmer auf ihn zu. Er steht ganz still im Schatten der Vorhänge. Sie entzündet eine Kerze auf dem Kaminsims. Und Anthony in seiner gewohnten Kleidung tritt aus dem Schatten ins Licht. Sie sind's. Ich hab nicht gewusst, dass dies Ihr Zimmer ist. Anthony! Es war das einzige offene Fenster. Ja, ich habe es für Rebecca aufgemacht. Oh, Anthony. Sind Sie traurig, weil ich das bin? Nein, nein, nein, nein. Rebecca hätte ein Fremder sein sollen. Nein, es konnte kein Fremder sein. Es konnte kein anderer sein als Sie. Das weiß ich nun. Wie können Sie das wissen? Weil ich Sie doch liebe. Obwohl ich Sie manchmal auch gehasst habe. Und Rebecca liebt dich auch. Und ich konnte doch nicht zwei Männer lieben. Nicht gleichzeitig. Und so mussten Sie Rebecca sein. Verstehen Sie? Oh, weibliche Logik. Rhiannon! Rhiannon! Ist dir nichts geschehen? Nein, nicht das Geringste! Dieser Bursche, Rebecca, ist im Haus! Ich weiß! Ich liege in seinen Armen. Was hast du gesagt? Mach die Tür auf, vielleicht hätte er dich in deinem Zimmer versteckt. Aber nicht doch! Reg dich nicht so auf, Onkel! Du kriegst nur wieder Nasenbluten davon! Du kannst jetzt nicht weg. Das Haus wird umstellt sein. Sie würden dich umbringen. Bleib, wo du bist. Komm herein, Onkel. Nein, Sie bleiben draußen. Ich bin nicht aufgeregt. Meine Nase blutet nicht. Anthony, was machen Sie denn hier? Nehmen Sie Klavierstunden? Sir, ich muss Sie wegen meiner Anwesenheit hier um Entschuldigung bitten. In der Tat, das müssen Sie. Es ist alles meine Schuld. Sir, es ist alles meine Schuld. Seien Sie nicht so heroisch, Anthony. Das steht Ihnen nicht. Pardon, Sir. Da bin ich nun und mit mir jedermann im Hause hinter einem gefährlichen Verbrecher her, der sich womöglich sogar in diesem Augenblick hinter diesem Vorhang versteckt. Nein. Onkel, das tut er nicht. Bestimmt nicht. Und da sind Sie und sitzen in Rhiannons privatem Wohnzimmer, obwohl Sie es ein Boudoir nennt, und verstecken sich hinter Ihren Unterwäschen. Sir, ich... Warum haben Sie Ihre Teilnahme beim Ball heute Abend abgesagt? Ich konnte mich nicht drum drücken. Warum sollten Sie das können? Und warum haben Sie sich hier hochgeschlichen, was Sie ja wohl getan haben müssen, anstatt... Sir! Sir, ich bin gekommen, um Ihr Mündel zu bitten, meine Frau zu werden. Leihen Sie mir ein Taschentuch, schnell! Jetzt kannst du dich freuen. Meine Nase blutet wirklich. Oh, Onkel, ich drück dir einen Schlüssel in den Nacken. Bleib dir bloß vom Leibe. Nach so einem Abend kann man nicht wissen, was du einem in den Nacken drücken würdest. Verbrecher kommen in mein Haus, verkleidet als Verbrecher, tanzen mit meinen Gästen, verschwinden und am Ende sieht man sie dann wie Fledermäuse am Efeu hochklettern. Und obendrein kommen dann noch Sie. Sie, Sir, hereingeschlichen, wenn niemand aufpasst und machen meinen Mündel unträge. Ich hoffe, du hast gesagt. Ja, habe ich gesagt. Hast du? Tust du's auch? Sie sagt ja. Aber das ist keine Entschuldigung für Ihr Benehmen. Es befindet sich ein Mörder im Haus. Rebecca hat niemanden getötet. Anthony, wir sprechen noch mal über die Sache, wenn Sie ruhiger sind. Jetzt kommen Sie mit mir. Ja, Onkel. Bei dem Wort Onkel blickt Lord Zahn ihn mit verdutztem Stirnrunzeln an. Anthony öffnet die Tür, um Lord Zahn hinauszulassen. Er verbeugt sich vor Rhiannon, wirft ihr einen Handkuss zu und geht hinaus. Draußen auf dem Flur ein Heidenlärm. Gäste, Soldaten und Polizisten stürmen die Treppe hinauf und hinunter, stürzen aus Zimmern und in Zimmer hinein und behindern sich dabei gegenseitig. Lord Zahn betrachtet das Schauspiel verwirrt. Es sieht überhaupt nicht mehr wie mein Zuhause aus. Hauptmann Marston kommt zu ihm. Keine Spur von ihm, Sir. Eine Gruppe von Polizisten kommt aus einem Schlafzimmer und marschiert stramm die Treppe hinauf. Lord Zahn schaut ihnen zu. Es sieht nicht danach aus, dass es je wieder das sein wird, was es einmal war. Er wandelt den Gang entlang und späht zu einer offenen Tür hinein. Marston sieht Anthony erst jetzt. Wo sind Sie hergekommen? Ich bin am Efeu hochgeklettert. Versuchen Sie, mich nicht zum Lachen zu halten. Sie sind bei Miss Rhiannon gewesen. Da gucken mir Soldaten unter mein Bett. Ja, Sir, auf meine Anordnung hin. Die Polizisten in den Schränken wollen wohl ein Nickerchen auf meinem Bett machen. Oben in ihrem Boudoir spielt Rhiannon leise Klavier. Bessie ist im Zimmer beschäftigt, zieht die Vorhänge auf, die den Alkoven verdecken, und entdeckt die abgelegte Verkleidung. Schauen Sie mal, was ich da gefunden habe, Miss Rhiannon. Die sind ja genau wie die Sachen, die Rebecca anhatte, Miss. Nein, sie sind ganz anders, Bessie. Sie sind mit den neuen Kostümen in ein Paket gekommen. Aber Miss, das ist derselbe schwarze Rock mit denselben Franzen und allem. Und er ist nass am unteren Saum. Klatschnass, als hätte ihn jemand im Schnee getragen. Ach, ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe ihn anprobiert heute Abend. Und er ist ja auch eingerissen hier. Ein schrecklich großer Riss. als wäre jemand eine Wand hochgeklettert darin. Soll ich die Sachen wegräumen? Ja, bitte, Bessie. Ich werde sie in die große Truhe in ihrem Schlafzimmer stecken, wo sie bestimmt niemand finden wird. Wo nur wir wissen, dass sie da sind. Es ist eine halbe Stunde später, als Anthony durch die Vordertür das Pentre-Haus betritt. Er nimmt seinen Umhang ab und schüttelt den Schnee herunter. Sofort erscheint Sarah Jane, nimmt ihm geschäftig den Umhang ab. Da wusste ich's doch. Wieder durch und durch nass. Jede Nacht dasselbe. Sie holen sich noch den Tod. Warum sind Sie meinetwegen aufgeblieben, Sarah Jane? Es ist schon spät. Wenn ich nicht aufbliebe, würden Sie doch verhungern. Sie können ja nicht mal allein einen Kessel Wasser zum Kochen bringen. Jetzt setzen Sie sich erst mal ans Feuer. Und ich bringe Ihnen eine schöne... Nein, bitte keine schöne Tasse Milch, Sarah Jane. Mit was drin. Und eine besondere kleine Torte, die ich gebacken habe. Auch wenn sie nur noch zur Hälfte da ist. Die andere habe ich nämlich Mr. Thomas gegeben. Wie geht's ihm? Er liegt oben auf dem Boden auf einer Federmatratze mit einer heißen Krucke und der Bibel. Sie sind ein tüchtiger und guter Kerl, Sarah Jane. Ja. Und sich selbst halten Sie nicht für tüchtig. Für all die Menschen hier ihr Leben zu riskieren. Jede Nacht. Heute Nacht wäre ich fast geschnappt worden. Oh, der Himmel rette uns. Miss Rhiannon hat mich gerettet. Miss Rhiannon? Ja, das ist auch richtig so. Über den Marktplatz von Pembroke marschieren neue Truppeneinheiten. Unfreundlich schaut die Menge zu. Und Rodri Hughes, Johnny Faur und der alte William Evans stecken die Köpfe zusammen. Seht ihr euch an? Männer genau wie wir. Und die sind hergekommen, um uns niederzuschießen. Eine Schande, dass die Hühner nicht legen. Ich könnte ihre Eier gebrauchen. Männer wie wir. Die nie was hatten und die nie was haben werden. Die so arm sterben werden, wie sie geboren sind. Was wollen die bei den Schlagbaumtrusts? Für uns sollten sie kämpfen. Aber wir wollen keinen Kampf. Sag schon, was du denkst, du alter Friedensvogel. Kämpfen bringt uns nicht weiter. Du alte Taube. Ihr solltet Sir John Watkin vertrauen. Rebecca musst du vertrauen. Lasst es Sir John erst beim Premierminister versuchen. Premierminister interessieren sich nicht für uns. Für wen interessieren Sie sich denn dann? Für Premierminister. London, in der Downing Street Nummer 10. Sir John Watkin hat eine Audienz beim Premierminister. Ich vermag noch immer nicht zu begreifen, wie jemand von mir erwarten kann, das Benehmen ihrer wilden walisischen Freunde zu verzeihen, Sir John. Sie sprechen sehr beredt für sie. Sie möchten, dass ich sie als Märtyrer und Freiheitskämpfer sehe. Nach dem, was sie an Tatsachen hier vorgebracht haben, sind es vorsätzlich irregeleitete Personen, die sich zügelloser und ausgedehnter Zerstörung von Eigentum schuldig gemacht haben. Sir, ich versuche nicht, Sie dahin zu bringen, dass Sie Ihre Taten verzeihen, sondern dahin, dass Sie mit Ihren Gründen sympathisieren. Und Gründe, Sir, haben Sie, weiß Gott, genug. Sie sollten Ihre Ablehnung der bestehenden gesetzgebenden Körperschaft durch die richtigen Kanäle ausdrücken. Aber, Sir, die richtigen Kanäle sind verstopft und abgedrosselt durch Voreingenommenheit. Es sind die Männer der Obrigkeit selber, die Gewinn ziehen aus den unsinnigen Gebühren, die an den Zollschranken erhoben werden. Alles, was ich darum erbitte, ist die Bildung eines königlichen Untersuchungsausschusses, der das ganze System einmal unter die Lupe nimmt. Ich garantiere, das Ergebnis wird sein... Es ist klar, dass der Gedanke an einen Untersuchungsausschuss nicht aufrechterhalten werden kann, solange diese... wie nennen Sie sich noch? Diese wild gewordenen Waliser? Rebekkas Töchter, Sir. Ah ja, ein sehr bibelfestes Völkchen, die Waliser. Solange also Rebekkas Töchter mit ihren Taten fortfahren. Sir, wenn ich heimkomme und Ihnen sagen kann, dass es einen Untersuchungsausschuss geben wird, dann bin ich sicher, dass keine weitere Zollschranke mehr angegriffen wird. Sie wollen bloß Gerechtigkeit. Ein bescheidener Wunsch für diese Welt. Sir, lassen Sie mich es Ihnen sagen, bevor es zu einem Blutbad kommt. Es sind leidenschaftliche und ehrenhafte Männer. Ihre Ehrenhaftigkeit bewundere ich, aber ich beklage Ihre Leidenschaftlichkeit. Wenn Sie garantieren können, dass Sie aufhören mit diesem Unsinn, wird Ihr Appell an unser Gerechtigkeitsgefühl nicht vergeblich gewesen sein. Eine Gestalt bewegt sich vorsichtig im Schatten von Häusern entlang, bleibt hier und da stehen, um etwas unter einer Tür durchzuschieben oder durch ein offenes Fenster zu werfen. In dem Schatten auf der anderen Straßenseite sieht eine andere Gestalt zu. Die erste Gestalt geht die dunkle Gasse hinunter und entschwindet dem Blick. Die andere Gestalt überquert verstohlen die Straße und zieht ein Stück Papier unter einer Tür hervor, entfaltet es und liest. Es ist Idris Evan, der Schmied. Lord Sarn steht vor dem Drehspiegel in seinem Schlafzimmer und zieht sich an zum Essen. Sein Diener, ein überkorrekter und selbstgerechter Mensch, bindet ihm die Krawatte. Mein Lord, es hat Gerüchte gegeben in der Küche. Das glaube ich gern. Ist ja auch ein ausgezeichneter Ort dafür. Sie verbessern die Speisen. Gerüchte und Pfeffer. Eine Prise von beidem und schon schmeckt's. Sehr beunruhigende Gerüchte, mein Lord. Doch nicht schon wieder dieses Stubenmädchen. Nein, mein Lord. Beunruhigender. Jemand hat einen Napoleon-Brandy gestohlen. Nein, nein. Die Köchin ist eine Giftmischerin. Nein, mein Lord. Es ist über Dave Button. Man munkelt da unten, dass er einer von Rebekkas Töchtern ist. Unmöglich. Er ist der beste Kutscher im Land. Ich lasse mich von keinem anderen verharren. Er quatscht nicht und er glotzt nicht. Der Wachtmeister, der Mr. Mordecai Thomas in dem Gewahrsam bewacht hat, hat mir im Vertrauen gesagt, mein Lord, dass er glaubt, Dave Buttons Stimme erkannt zu haben, als er in jener Nacht angegriffen wurde, mein Lord. Unmöglich, auf keinen Fall. Wenn er wirklich ist, was Sie sagen, dann werden wir ihn genau im Auge behalten. Vielleicht bringen wir auf diese Weise etwas in Erfahrung. Sehr wohl, mein Lord. So, und was sagten Sie, wer unten auf mich wartet? Hauptmann Marston und der Polizeibeamte und der Schmied. Sagen Sie ihnen, ich komme gleich. Sehr wohl. Unseren Dave entlassen. Nicht mal, wenn er Rebekka selbst wäre. Vielleicht ist es. Als Lord Sarn nach unten kommt, trifft er im Frühstücksraum auf den Polizeiinspektor und Hauptmann Marston, die dort warten. Belämmert und ausgefuchst steht Idris Evan, der Schmied, etwas abseits von ihnen. Was ist nun? Mein Essen steht auf dem Tisch. Rebekka gefunden? Noch nicht, mein Lord. Aber eine Nachricht von ihm haben wir gefunden. Sie war unter eine Tür geschoben. Ich habe sie an mich genommen, Eure Lordschaft. Der Informant? Ja, Sir, der Schmied. Bleiben Sie bei Ihrem Hufeisen, lieber Mann, sonst kriegen Sie eines Tages selbst Hufeisen verpasst. Komische Nachricht. Meine Liebe ist wie eine rote, rote Rose. Offensichtlich sind Sie nicht gemeint, außer dass Judas rot getragen haben soll. Meine Liebe ist wie eine rote, rote Rose. Roscoch. Es gibt einen Ort namens Roscoch. Und die Engländer nennen ihn Red Roses. Das klingt nach dem, was Sie suchen. Hier, Sir. Sehen Sie. Hier ist der Ort. Nun zu meinem Plan. Dieser Ort liegt in Abschnitt 4. Heute Nacht stellen... Sie sind sicher, dass es heute Nacht sein wird? Ja, Sir. Heute Nacht stellen wir hier 4 Laternen auf die Polizeiwache. Die sind dann das Signal für die Truppen auf der anderen Seite der Flussmündung. Sie werden wissen, wo sie sich zu konzentrieren haben. Heute Nacht wird es ein paar tote Töchter geben. Musik. Dave Buttons Frau, wohlbeleibt, sitzt gemütlich vor dem Küchenfeuer und stopft ein paar Männerstrümpfe. Bessie stürzt herein mit erschrecktem Gesicht. Oh, Mrs. Button! Oh, Bessie Williams! Irgendwie muss ich sagen, Mrs. Button. Sie haben wieder an einer Tür gehorcht. Ich sehe Ihnen das immer an. Ihre Ohrenspitzen werden rot. Und auch ganz zu Recht. Ich wollte es Ihnen schon gleich erzählen, als ich es gehört habe, aber ich hatte Angst. Und Sie sollten auch Angst haben. Es ist eine ganz üble Angewohnheit. Wenn Miss Rhiannon an einer Tür horcht, ist das was anderes. Sie will wissen, was vorgeht. Aber bei Ihnen ist es bloße Neugier. Und Neugier war der Tod der Katze. Aber Ma'am, was ich gehört habe, ist auch tödlich. Rebeccas Töchter sind heute Nacht draußen und der Hauptmann weiß es und seine Lordschaft und der Polyp und jeder. Idris Evan, der Schmied, hat es ihnen verraten. Heute Nacht wird es ein paar tote Töchter geben, haben sie gesagt. Mrs. Button mit einer für ihr Gewicht überraschenden Behendigkeit läuft aus der Küche. In seinem Schlafzimmer macht Dave Button sich bereit für den Überfall. Einen rußigen Korken in der Hand und das Gesicht halb geschwärzt, dreht er sich rasch um, als er die Tür aufgehen hört. Oh, Dave, Dave! Was ist, Liebes? Gefällt dir dein Sambo nicht? Du kannst heute Nacht nicht weg, Dave. Bessie hat sie reden gehört. Sie wissen, wo ihr hin wollt. Und geh nicht mit ihnen heute Nacht, Dave. Tu's nicht. Sie werden euch alle umbringen. Aber Dave Button ist schon auf und davon. Seine Frau zurücklassen, die weinend die Hände ringt. Von Miss Rhiannon wird Bessie sehr ungeduldig erwartet. Warum sind Sie nicht früher gekommen, Bessie? Ich habe geklingelt wie der Zuckerbäcker. Ist was los mit Ihnen? Nichts ist los, Miss. Ihre Hände zittern. Genau wie bei Sir Henry, wenn er mit seiner Katze von einem Besuch in London zurückkommt. Sie sollten sich ins Bett legen. Und Bessie. Ja, Miss? Ich möchte, dass Sie Dave Button sagen, und zwar leise. Lassen Sie es niemanden sonst hören. Er soll die Kutsche nach hinten bringen, hinter das Haus, verstanden? Ich möchte, dass er mich zu Mr. Anthony rüberfährt. Und ich möchte nicht, dass sonst irgendwer etwas davon merkt. Er kann nicht, Miss. Warum kann er nicht? Er ist weg. Weg? Wohin? Er ist ausgegangen. Natürlich ist er ausgegangen, wenn er doch weg ist. Oh, Bessie, stehen Sie nicht so schnupfend und schniefend rum. Wenn Sie in Tränen ausbrechen möchten, hier ist mein Taschentuch. Aber Sie müssen mir sagen, warum Sie weinen. Ich kann nicht. Wie kann ich Ihnen helfen, wenn Sie es nicht tun? Wir sind doch Freundinnen, nicht Bessie? Wir haben nicht viele Geheimnisse voreinander. Er ist zu Rebecca gegangen, Miss. Sie wollen Rebeccas Töchter heute Nacht fangen und... Bessie, sagen Sie mir alles, schnell. Ich muss auch zu Rebecca. Sagen Sie es mir, Bessie. Rhiannon reitet scharf die Zufahrt zum Pentreyhaus hinauf, steigt vor dem Haus vom Pferd, läuft die Stufen hinauf, schlägt an die Tür. Die Tür wird von Sarah Jane geöffnet. Wo ist Mr. Anthony? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, Miss. Im Haus ist er nicht, das Lassen weiß Sie mich rein, Sarah Jane. So spät sollten Sie aber nicht mehr draußen Lassen sein. Lassen Sie mich bitte rein. Seine Lordschaft wird sich ängstigen. Rhiannon drückt sich an Sarah Jane vorbei in die Halle. Und dort, hinter der offenen Tür, steht Dave Button. Wo ist er hin? Wer, Miss Rhiannon? Mr. Anthony! Rebecca! Oh, seht ihr denn nicht? Ich bin eine von euch. Guckt euch das hier an, wenn ihr mir nicht glaubt. Das sind seine Sachen. Rebeccas Sachen. Wo ist er, Sarah Jane? Er ist weg. Allein. Er wollte nicht, dass ich mitkomme. Er ist unterwegs zur Polizeiwache, um die Signallampen zu zerschlagen. Er hat gesagt, er habe keine Zeit mehr, sich zu verkleiden. Und er ist unbewaffnet gegangen. Immer hat er gesagt, es darf nicht geschossen und getötet werden. Und nun ist er es, den man töten wird. Hoch oben auf der Polizeiwache leuchten hell und klar vier Lichtpunkte. Dahinter die dunkle Flussmündung. Zwei Soldaten kommen aus der Dunkelheit. Der eine zeigt auf die Wache. Der andere hebt eine Laterne über seinen Kopf und schwenkt sie viermal als Signal. Auf der rückwärtigen Seite der Polizeiwache klettert Anthony langsam zum Dach hinauf. Ein Lichtschimmer von oben zeigt an, dass er den Lampen näher kommt. Auf der Straße betrachtet ein Soldat, auf sein Gewehr sich stützend, die Lichter. Anthony hat sich an eine der Lampen herangeschoben. Er streckt die Hand nach ihr aus. Ein Schuss fällt. Anthony liegt mit dem Gesicht nach unten am Boden. Er befühlt seine Schulter und Seite. Als er die Hand zurücknimmt, ist sie nass von Blut. Unter Schmerzen rappelt er sich auf, wankt weiter zur Uferböschung. Ein Schuss pfeift ihm am Kopf vorbei. Er stürzt auf die Böschung und verschwindet in der Dunkelheit. Kurz darauf erscheinen die Soldaten. Mein letzter Schuss hat ihn erwischt. Jetzt ist er Fischfutter. Was haben die für Fische in diesen Gewässern? Walisische Fische. Und die haben jetzt eine Tochter. Sie entfernen sich. Anthony kriecht aus der Dunkelheit lautlos ins Wasser. Er schwimmt auf einer Seite. Sein anderer Arm hängt nutzlos an seiner Schulter und treibt auf dem Wasser. Minuten später schleppt er sich unter Schmerzen und am Ende seiner Kräfte zur Hintertür des Pentry-Hauses. Langsam schafft er es, den Riegel der Tür zu heben und sie zu öffnen. Anthony! Guten Abend, meine Liebe. Er ist verwundet. Oh, Mister. Helfen Sie, Dave. Ziehen Sie den Rock aus. Er ist verwundet. Ach, die walisischen Fische haben mich gebissen. Dave, reiten Sie los und holen Sie einen Arzt. Es ist jetzt alles egal. Wenn Sie gehen, Dave, werde ich von den Toten auferstehen und Sie heimsuchen. Gar nichts ist jetzt egal. Ich habe die Signallampen nicht verändert. Ich habe versagt, aber vielleicht ist noch Zeit. Hör zu, Dave. Ihr müsst jetzt los. Alle müssen gewarnt werden. Sie dürfen Ross Goch nicht überfallen. Hast du gehört? Ja, Mr. Anthony. Lasst Ross Goch in Ruhe. Greift die Schranke bei Carrie an. Ich werde mich um ihn kümmern. Ich werde den Doktor holen. Und Sie, Miss Rhiannon, helfen mir. Sie dreht sich um zu der Stelle, wo Rhiannon gestanden hat, aber Rhiannon ist nicht da. Im nächsten Augenblick kommt sie mit den Rebecca-Kleidern in die Küche gerannt. Sarah Jane starrt sie entgeistert an. Was machen Sie da? Helfen Sie mir hier hinein. Bitte, Sarah Jane. Rhiannon, gekleidet als Rebecca, und Dave Button reiten über ein dunkles Feld auf einen Wald zu. Aus dem Wald kommt eine Gruppe berittener Rebecca-Töchter. Rhiannon bedeutet, den Reitern eine andere Richtung einzuschlagen, und die Reiter, indem sie Rhiannon als Rebecca grüßen, reiten in der neuen Richtung davon. An der Zollschranke von Ross Goch bereiten die Soldaten sich darauf vor, dem Ansturm Rebeccas zu begegnen. Rebecca, tot oder lebendig? Soweit mein Befehl. Aber das letzte Wort können Sie vergessen. Ich habe gedacht, Sir, was ist, wenn sich hinter Rebecca Lord Zahn selber verbirgt? Dann dürfte uns die Mühe zu schießen erspart bleiben. Der ist schon seit Jahren mehr tot als lebendig. Da! Sehen Sie, Sir! In der Ferne leuchtet der dunkle Himmel vom Widerschein eines großen Feuers. Das ist die Schranke bei Caillou! Einen Moment blicken sie schweigend zu dem Feuerschein, der immer heller wird. Ich wünschte, ich wäre zur Marine gegangen! Die verfügt über ein besseres Vokabular! Sie können die Männer zurückrufen! Murrend lehnen Soldaten am Zollhaus, ihre Gewehre stehen an der Wand. Plötzlich, aus pechschwarzer Nacht, preschen in wildem Galopp zwei Pferde an ihnen vorbei. Und ein großes Bündel fällt Marston vor die Füße. Blitzschnell sind die Reiter außer Sicht der an ihrem Müßiggang überrumpelten Soldaten. Als die zu den Gewehren greifen und ihnen nachfeuern, ist es zu spät. Marston und der Polizeiinspektor beugen sich über das große Bündel. Es ist Idris Evan, der Schmied, zusammengeschnürt und geknebelt. An seine Rebecca-Tracht ist ein Zettel geheftet mit der Aufschrift »Ein Spitzel ohne Dank zurück, Rebecca«. Musik. Rhiannon als Rebecca und Dave Button galoppieren die Zufahrt hinauf und biegen unweit der Pferdekoppel ums Haus. Sie sitzen ab. Mit schnellen, gekonnten Handgriffen satteln sie die Pferde ab. Versteckt die Sättel im Speicher und dann geht zu Bett. Schnell! Ja, Miss Rebecca. Rhiannon öffnet das Gatter der Koppel und lässt die Pferde los. Flink legt sie ihre Rebecca-Kleidung ab, rollt sie zusammen und stopft das Bündel in das dichte Buschwerk an der Koppel. Dann läuft sie zur Küchentür an der Rückseite des Hauses. Hauptmann Marston kommt mit seinen Offizieren die Zufahrt hochgeritten. Sie springen von den Pferden. Sie laufen die Stufen hinauf. Marston hämmert an die Tür. Im Haus ist es totenstill. Er hämmert wieder. Lord Sarns Diener kommt im Nachthemd, in der einen Hand einen Kerzenhalter, in der anderen eine uralte Donnerbüchse, bänglich die Treppe herab, ängstlich auf die von den Kerzen geworfenen Schatten blickend. Lassen Sie mich rein! Bringen Sie mich zum Schlafzimmer seiner Lordschaft. Er wird das nicht sehr gern haben, Sir. Gehen Sie vor. Er ist furchtbar schwer wach zu kriegen, Sir. Und wenn er aufwacht, ist das schrecklich. Ja, ja. Er wirft mit Gegenständen, Sir. Einmal hat er mit der Uhrmacht in der geworfen. Ich musste genäht werden. Mit drei Stichen. Lauter! Lauter! Diesmal werden es keine drei Stiche sein. In einem Rollstuhl werde ich sitzen. Das ist ja wie eine Löwengrube. Gehen Sie rein! Ich bin kein Daniel. Sagen Sie ihm, ich muss ihn sprechen. Sofort! Er öffnet die Tür, stößt den sich duckenden Diener hinein, schließt sie hinter ihm. Marston wartet grimmig. Langsam geht die Tür auf und der Diener erscheint. Mit der Hand hält er sich das Auge. Er empfängt sie jetzt. Marston geht allein ins Schlafzimmer, die Offiziere draußen lassend. Lord Sarn, die Nachtmütze auf, sitzt zornig im Bett. Sturzbetrunkene Diener, bewaffnet mit Donnerbüchsen, brechen die Tür auf und werfen mit Porzellan herum. Sir. Verkommenes Soldatenpack torkelt mit schweren, schlamm- und blutbespritzten Stiefeln hier herein. Das ist hier keine Kneipe, Sir. Das ist das private Schlafzimmer eines kleinen, harmlosen Adligen. Was wollen Sie? Sir, ich muss das... Die Antwort ist nein. Gehen Sie! Sir, ich muss das Haus durchsuchen. Land meiner Väter, gib mir Stärke. Dieser englische Pavian muss jetzt, mitten in der Nacht, mein Haus durchsuchen. Wonach, Hauptmann Affe? Rebecca, mein Lord. Rebecca wieder. Warum zieht der Bursche nicht als Untermieter ein? Also los, durchsuchen Sie das Haus. Schwärmen Sie aus in die Schränke, schütten Sie die Schubladen aus. Wahrscheinlich werden Sie ein paar alte Polizisten finden, die von Ihrem letzten Besuch übrig geblieben sind. Marston wendet sich zum Gehen und Lord Sarn tastet sich taumelnd zu einem Tisch, auf dem ein Tablett mit einer Flasche und einem Glas steht. Wir werden jedes Zimmer durchsuchen. Wer schläft hier? Niemand. Sehen Sie mal nach, ob er im Bett ist. Niemand. Habe ich doch gesagt. Wer ist da drin? Derselbe. Wieder geht der Offizier hinein, um nachzusehen, und wieder kommt der Kopf schüttelnd heraus. Hinauf zu der Etage darüber. Als Marston eine weitere Tür öffnet, protestiert der Diener. Nein, nein, das nicht, Sir. Das ist... Los, los, durchsuchen. Das ist Bessies Zimmer. Rauskommen, sofort! Der Offizier kommt ziemlich belämmert heraus. Marston funkelt ihn zornig an, geht dann weiter, den Flur entlang. An der hintersten Tür bleibt er stehen. Das ist das Zimmer, in dem Dave Button schlafen sollte. Wenn Sie mich fragen, er wird nicht da sein. Durchsuchen! Nun, wenn er da ist, dann hat er getrunken. Schläft Steinhardt, Sir. Die Durchsuchung geht im anderen Flügel weiter und sie stehen vor Rhiannons Boudoir. Von drinnen kommen Klaviertöne. Verzeihung, Miss Rhiannon. Aber warum, Hauptmann Marston? Das ist doch eine gesellschaftlich durchaus korrekte Zeit für Besuche. 3 Uhr morgens. Spielen Sie immer um 3 Uhr morgens Klavier? Nein, oft spiele ich auch Flöte. Was geht es Sie an, was ich wann tue? Nichts. Nichts, natürlich. Aber Rebecca... ist nicht in meinem Zimmer. Ich dulde nachts keine Männer in meinem Zimmer. Ich sagte Männer, Hauptmann Marston. Das schließt Sie offensichtlich nicht ein. Gute Nacht. Lord Sahn im Bett sitzend trinkt Portwein, als Marston zurückkommt. Sie haben mich geweckt, als ich gerade von Meerjungfrauen träumte. Tut mir leid, mein Lord. Warum sollte Ihnen leid tun, dass ich von Meerjungfrauen träume? Und Sie durchwühlen mein Haus und finden nichts. Ich werde rechtlich gegen Sie vorgehen, Hauptmann Marston. Und wenn es darauf ankommt, bin ich das Recht. In der Vorfreude auf eine kräftige Abkanzelung reibt er sich die Hände, als die Tür aufgeht und einer der Offiziere hereinstürzt. Klopfen Sie nicht erst an! Kommen Sie einfach rein! Wir haben 2 Pferde in der Koppel gefunden, Sir. Gerade erst abgesattelt. Wem könnten die wohl gehören, Sir? Nach dem heutigen Abend würde es mich nicht wundern, wenn sie dem Teufel und seiner Großmutter gehören. Woher soll ich das wissen? Fragen Sie Dave Button. Nein. Dave Button, fragen Sie nicht Dave Button. Der schläft. In seinem Zimmer, Sir. Wirklich? Ausgezeichnet. Möchte wissen, wovon er träumt. Vielleicht hat er meine Meerjungfrauen gekriegt. Na, ich wünsche ihm Glück. Und so erleichtert ist er, dass er das ganze Wasserglas Portwein mit einem Schluck leert und an einem Erstickungsanfall fast stirbt. An Antonys Bett am nächsten Morgen, Rhiannon und Sarah Jane hören Dr. Rowlands zu. Da sind Sie noch mal knapp davon gekommen, Mr. Rain. Ein paar Zoll weiter nach links und ich hätte einen Patienten verloren. Und Miss Rhiannon hätte einen Ehemann verloren. Ja, ja. Und Sarah Jane hätte keinen mehr, den sie damit triezen kann, dass er Milch mit Brotbrocken löffeln soll. Diese Wilddiebe hier müssen ziemlich tollkühne Burschen sein. So oft schießen die nämlich sonst nicht auf Landjunker, wissen Sie? Vielleicht, weil sie nicht essbar sind. Haben Sie ihre Gesichter gesehen? Nein. Vielleicht waren sie maskiert, wie Rebekkas Töchter. Ein paar Zoll weiter nach links und wer weiß, vielleicht hätten Rebekkas Töchter... Ja, Doktor? ...einen ihrer erbittertsten Gegner verloren. Natürlich. Natürlich. Aber ich bezweifle, ob Rebecca wird weiterkämpfen können. Oh. Mr. Anthony. Das wäre eine gute Sache, nicht, Sarah Jane? Ja, ja. Nein, es steht zu viel gegen sie. Rebecca kann nicht weitermachen. Ich will kein Blut vergießen. Am Ende siegt doch nur die Ungerechtigkeit. Ich bin heute Vormittag durch die Stadt gekommen. Überall waren Bekanntmachungen. Es ist ein königlicher Ausschuss gebildet worden, der Ihr Wort, Mr. Rain, die Ungerechtigkeiten des Zollschrankensystems untersuchen soll. Nur eine Bedingung wird gestellt. Rebekkas Töchter müssen ihre Tätigkeiten einstellen. Das sind die offiziellen Verlautbarungen. Nun, ich persönlich würde sagen, Sie sollten wirklich mit dem Unsinn aufhören, bevor noch jemand verwundet wird. Guten Tag, Mr. Rain. Guten Tag. Und danke, Doktor. Zwei einflussreiche Herren sind bei Lord Sam versammelt. Sir Henry Price Perry und Sir John Watkin. Wenn wir nur wüssten, wer Rebecca ist. Ich habe mal gedacht, Sie seien Rebecca, mein Junge. Wurde dann aber anderer Meinung, nachdem das Bürschchen mich wie ein gefülltes Huhn zusammengeschnürt hatte. Ich wusste, sowas würden Sie nicht tun. Nein? Warum nicht? Wenn wir das nur wüssten, könnten wir uns persönlich an ihn wenden. Ihm sagen, dass er keine gerichtlichen Schritte zu befürchten habe, wenn die Überfälle aufhören. Sie meinen, wenn wir uns an Rebecca persönlich wendeten, würde er einwilligen, all dem ein Ende zu machen? Das meine ich, mein Lord. Dann kann ich Ihnen sehr ungern allerdings vielleicht helfen. Sie meinen, Sie wissen, wer er ist? Es ist sehr traurig. Er fuhr wie ein Engel. Vielleicht werde ich einen anderen Kutscher einstellen müssen. Da sagen Sie Dave Button, er soll hereinkommen. Wollen Sie mit mir zu einem traurigen Schluck anstoßen, meine Herren? Herein, unser Dave! Sir? David Jonathan Button. Ich habe, fürchte ich, eine sehr ernste Frage an Sie. Ich kenne Sie nun seit einigen Jahren. Und nie hat es einen zuverlässigeren und geschickteren Kutscher gegeben. Selbst nach einem Holunderbeerwein. David Jonathan Button. Sind Sie oder sind Sie nicht? Seine Stimme geht unter im Lärm draußen herangaloppierender Pferdehufe. Plötzlich das Klirren zersplitternden Glases, ein Stein fliegt durchs Fenster und landet auf dem Teppich unweit von Lord Sarns Füßen. Ganz neue Späße. An den Stein ist ein Stück Papier gebunden. Gib mir her, Dave. Hier, bitte, Sir. Von diesem Augenblick an werden Rebeccas Töchter ihre Angriffe auf die Zollschranken einstellen, damit der königliche Ausschuss seine Aufgabe erledigen kann. Gezeichnet Rebecca. Nun, Sir John, was weiter? Ja, ich glaube, es gibt dann weiter nichts. Sie haben mich was gefragt, mein Lord. Bin ich oder bin ich nicht? Ich vergaß. David Jonathan Button, sind Sie oder sind Sie nicht zufrieden mit Ihrer Stellung hier im Haus? Ich bin es, mein Lord. Sehr. Dann tritt von diesem Augenblick an eine Aufstockung Ihrer Dienstbezüge in Kraft. Oh, Eure Lordschaft. Ja, er meint, Sie kriegen mehr Geld, Sie Narr. Ach so. Ich danke euch, Eure Lordschaft. Und auf Ihre Gesundheit. Auf aller Gesundheit. Sir Henry und Sir John sind derselben Ansicht. Und von unterm Tisch, wo sie Wein aus einer Untertasse schleckt, kommt die Stimme von Sir Henrys Katze, die sagt: Miau. Die Herren sind noch beim Trinken. Plötzlich kommt aufgeregt Hauptmann Marston herein. Er hat ein Kleiderbündel bei sich. Lord Sam! Lord Sam! Sir! Sie stören unsere Festlichkeiten. Das hier wurde in den Büschen an der Pferdekoppel gefunden, Sir. Er legt die Kleider auf den Tisch. Lord Sam zuckt angewidert zurück. Hauptmann Marston breitet eins nach dem anderen aus. Rebeccas Rock, Rebeccas Bluse, Rebeccas Unterrock. Nehmen Sie Rebeccas das weg und verbrennen Sie's. Aber, mein Lord, das sind Beweisstücke. Sie werden beweisen, dass... Ich bin der Herr in diesem Hause. Lassen Sie das sofort verbrennen. Auf ein loderndes Feuer werden Stück für Stück Rebeccas Kleider geworfen. Die Flammen erfassen und verzehren sie.